Es gibt an sich rein gar nichts zu überlegen. Nein, es steht lediglich eine Entscheidung an. Von ja oder nein, oder sowohl als auch, oder wie auch immer. Aber die trifft sich nicht von allein. Etwas in mir arbeitet dagegen. Ich suche Möglichkeiten und horte das Bestehen von unverwirklichten Ideen, weil ich kein Ablassventil finde, das mich zum Handeln treiben würde, in dem sich all dies ergießen könnte, was mir als Möglichkeit im Raum zur Verfügung stünde. So blieben die Dinge unangegriffen stehen, bis sie sich von selbst wieder verflüchtigen, durch Ersatz oder veränderten Notwendigkeiten in alle Lebensbedingungen. Dein Innern ist eine Bewegung, die alles nach unten drückt. Was ich an der greifbaren Oberfläche haben wollen würde, das kommt mir kaum zu Bewusstsein. Meine Verarbeitung von Erfahrung, von Ausreizen ist niedergedrückt. Was bedeutet es zu leben, wenn alles, was an die Oberfläche dringt, nur der Wunsch ist, zugrunde zu gehen, um wieder verbunden zu sein? Mit allem, was dort verborgen von mir selbst versunken liegt. Das ist die Existenz im Purgatorium. Dort bin ich stehen geblieben und komme nicht weiter. Die Welt, sie dreht sich nicht mehr. Meine Ohren stehen still. Weder gut noch böse widerfährt mir. Alles ist einerlei. Eine nicht enden wollende Abwesenheit von mir selbst, von allem, was mich in Beziehung setzt, mich mit dem anderen in Verbindung bringt. Die Momente, in denen sich die Flussrichtung umquert, widerfahren mir dann, wenn mir das Bewusstsein wegdämmert im Halbschlaftraum. Dann kommt alles in einen pochenden Druck gebündelt an die Oberfläche, wie ein hochgewirktes Knäulen und verdorrten Reizen und Vergangenen in meinem Leben, das sich nicht unterbrechen oder besänftigen lässt. Die Tiefe liegt nicht da, wo der Himmel bedeckt und durchzogen von Wolkenschleiern ist. Sie liegt da, wo der Himmel klar den Blick freigibt auf die vielen aufscheinenden Lichter der Sterne. Mir ist schleierhaft, ob nicht mein Alltagsbewusstsein, in dem sich kaum Sorgen und gewollte Gedanken finden, tatsächlich tief sein soll. Vielmehr erscheine ich mir daran selbst dissoziativ gespalten in zwei Hälften, die sich gegenseitig nicht wahrnehmen. Das eine ist das Alltags-Ich, das sich an alle Umstände anschmiegt wie eine Katze, ohne Kanten oder Ecken aufblitzen zu lassen, an die sich gestoßen werden könnte. Das andere ist das, was im Alleinsein, im Abschalten von außen als negativ der Alltagswelt, im Seelenschmerz, zum zweiten Mal, diesmal in voller Wirklichkeit, mein Bewusstsein strahlt, mich trifft wie ein Grauen und ein Gefühl der existenziellen Vernichtung, das allem Schein und Druck entbehrt. Hingegen wirkt das reale Leben wie ein falscher Film, eine Lüge, die bedingungslos angenommen und gespielt wird, ohne jedoch wahr zu sein, ohne wahr sein zu können, weil er immer dieser Rest, dieser untrügliche andere Teil der Wirklichkeit, des Seelenlebens ist, das im realen Alltagsleben einfach nicht stattfinden kann und die Wirklichkeit somit erst zur Lüge werden lässt, zur bloßen Farce. Als wäre ich mit einem pseudokreierten Ich im Leben unterwegs, hinter dem zurück sich immer das wahre, aber nicht sichtbare Selbst verbirgt. Verdeckt auch vor mir selbst, unkenntlich. rein symbolisch und andeutungsweise nur an den Rändern und in den Zwischenräumen des Bewusstseins wahrnehmen. Nein, nein, eigentlich nur spürbar. Was ist eigentlich das Problem mit dieser Existenz in diesem Leben? Hat sich das mal einer gefragt? Warum gibt es diesen unsäglichen Klumpen von sich stetig entziehender Realität, der der Erfahrung und dem einsehenden Blick von außen und über und oberhalb einfach nicht zugänglich ist, der anfangs nur geahnt, dem immer nur nachgespürt, aber nicht gefunden oder aufgedeckt werden kann? Liegt darin nicht alles Wirkliche und Wahre verborgen, was es dem Leben in der Existenz mangelt, was es letztlich antreibt und stillstehen lässt, was es immer weiterführt, ohne es jedoch je an ein Ziel zu bringen? Und ja, immer wenn mir das Gleichgewicht auf dieser schmalen Grenze fehlt und ich abskippt, da kommt es zum Vorschein mit unwahrscheinlich immensem Druck, der mich zwingt, innezuhalten, stillzustehen, zu ertragen, schließlich fortzufahren. Auf andere Art und Weise vielleicht, ein klein wenig reumütiger gegen mich selbst, geschwächter, fragiler noch als zuvor, bis vielleicht irgendwann die Aufrechterhaltung dieser Existenz nicht länger möglich scheint und sie unter der Last, die hier von unten auf sie einwirkt, der sie sich vorsorglich irgendwann zu entziehen gedachte, zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Ein facettenreiches Gebilde aus vielen verflochtenen Fäden. Jeder einzelne bildet einen Teil in diesem Gewirr. Ich bin als Mensch existenziell abhängig von den anderen. Es ist unrühmlich zu fragen, wann das alles seinen Anfang nahm. Es ist und mehr lässt sich nicht sagen. In diesem Prozess wurde die Wirklichkeit abstrahiert und durch sie überlappende Realitäten ersetzt. Da unten, unter dieser menschlichen Blase der Zivilisationen, wo alles Selbstwert eines Menschen existenziell vom Vorhandensein des anderen abhängt, vom Wahrnehmen und Fürwahrhalten voneinander und der gekünstelt eingenommenen und ausgeworfenen Rollen, wie ein Stempel, der normative Identitäten in die Synapsen und Hirnwindungen eintritt, die durch künstliche Existenz im Geflecht des Systemischen erfüllt sein müssen, liegt es verschüttet und begraben, tot, aber lebendig. Und wir zehren daran und verzehren uns danach, weil es unser Blut zum Leben ist und unsere Luft zum Atmen, die uns noch fühlen lässt, dass wir lebendig sind. Doch allzu tief kommt der Mensch nicht hinab zu diesem Grunde. Oder wer sich darin versenkt, kommt dereinst nicht mehr an die Oberfläche der Alltagswirklichkeit. Dann schimmert nur hier da aus der Tiefe einer Verborgenheit ein gesenkter Blick, eine unergründliche Versunkenheit, die jeglichen Selbstbewusstseins entbehrt. Nein, wer angelangt an dem tiefen Grunde, verliert sich, verliert die menschliche Identität und wird verkörperlicht von zeitloser Wirklichkeit vereinnahmt. Aller Vergleich, alles Urteil und jegliche Wertung erlischt in Einzigkeit, die sich mit keinem Mittel berechnen, vorhersagen, noch einsehen lässt. Ein Hauch von Nichts bleibt, als zitternder Schauer, der in jedem verklümmenden Augenschlag durch den Körper fährt. Der Nihilismus leiblich verkörperlicht, eine Hülle zerbricht, eine Welt vergeht. Ist das nicht der Grund und die Anspannung zu einer neuen Geburt? Doch der einst lebe ich mein Tag seinen Schatten. Entbehre jeden Grundes, bin unergründlich, weder tief noch flach. Ein sanfter Quell, auf dem Untergrund stierender Blicke wirft es ein Strahl, formt sein Muster, knüpft unentwegt seine Fäden und bezieht sie im Hintergrund zur Position in Räumen von Zeit. Was mich hier tief berührt, bleibt mir für immer unerkannt. Was mich je zum Leben zwang und die Tat zu mir sprach, ist ein ewig Fremdes, das mich seitdem in aller Erscheinung umschließt und mich aus der Reserve zum Gehen drängt. Ich lebe in der Schwebe, ein heimatloses, ungewolltes Leben, das sich stets des Ankommens zieht und dauerhaft woanders von mir, woanders von hier, sich flüchtig abstrahlend vollzieht. Das Leben hier ist ein Schattendasein, es kündigt sich an, es verspricht sich, doch immer noch bleibt es Andeutung, ist das Symbol für etwas, das danach kommen mag, das sich fortwährend evolviert, sich selbst verzehrt und wieder gebiert. Nichts hiervon ist wahr. Ich bin Schatten, ich bin rein Form. Meine Existenz liegt im Auge des Betrachters.